Herr Jesus, wir schauen auf dich. Du bist der Herr der Herrlichkeit. In dir, Herr, ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. Jesus, wir schauen auf dich, auf dein Kreuz, an dem du gesagt hast, es ist vollbracht. Und damit war das Alte vergangen und Neues ist geworden. Wir schauen auf dich, Jesus, den Auferstandenen und den Verherrlichten, der uns neues Leben gebracht hat und neues Leben geschenkt hat. Wir danken dir, Jesus, dass du hier bist heute Abend, mitten in unserer Mitte, Herr. Und wo immer du bist, das sagst du auch heute, wie vor 2000 Jahren, die Zeit ist erfüllt. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Die Zeit ist erfüllt für dein Volk. Die Zeit ist erfüllt, jetzt aufzustehen. Die Zeit ist erfüllt, jetzt Licht zu sein. Die Zeit ist erfüllt, jetzt die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Die Zeit ist erfüllt, jetzt Erweckung im ganzen Land zu verbreiten. Die Zeit ist erfüllt, jetzt deinen Geist auszubreiten. Die Zeit ist erfüllt, jetzt die Kranken zu heilen. Die Zeit ist erfüllt, jetzt die Gebundenen zu befreien. Die Zeit ist erfüllt, jetzt ist die Zeit, Herr. Halleluja. Ah, wir beten dich an. Halleluja, Halleluja. Danke Herr, dass du hier bist. Halleluja. Und ihr Lieben, heute Morgen, als ich so, zuerst hatte ich gebetet für heute Abend und dann saß ich einfach so in der Gegenwart Gottes und kam einfach zur Ruhe in ihm und plötzlich sehe ich sehr klar eine Bibelstelle vor mir. Ich hatte keine Ahnung, was in dieser Bibelstelle steht. Ich sah einfach nur Markus 5, Vers 3 vor mir. Ich hatte keine Ahnung, was da steht. Aber ich wusste, das habe ich mir nicht ausgedacht. Und deswegen habe ich die Bibel aufgeschlagen und habe nachgelesen in Markus 5, Vers 3. Und sofort, als ich es anfing zu lesen, hat der Heilige Geist mir klar gemacht und zu mir geredet und gesagt, ja genau, das ist für heute Abend. Das ist für jeden Glory Life Schüler ganz spezifisch, für jeden auch heute Abend hier, für jeden über Livestream. Und ich lese Markus 5 und ich lese, um den Satz, den Anfang des Satzes auch dabei zu haben, lese ich ab Vers 2. Und da heißt es, und als Jesus aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist. Jetzt kommt Vers 3. Der seine Wohnung in den Grabstätten hatte und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden, da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren und niemand konnte ihn bändigen. Sagst du, was hat es mit mir zu tun? Sehr viel. Entscheidender Punkt ist, hier hast du einen Menschen, der voller Dämonen war. Und es gab einen wesentlichen Grund, warum er voller Dämonen war. Einen wesentlichen Grund. Es gab vielleicht noch andere Gründe, aber ein wesentlicher Grund war definitiv, das heißt in Vers 3, Markus 5, Vers 3, er hatte seine Wohnung bei den Grabstätten. Und er war mit einem unreinen Geist belastet. Er hatte seine Wohnung bei den Grabstätten. Und der Heilige Geist hat sofort zu mir gesprochen heute Morgen, hat gesagt, ja genau. Einige hier heute Abend und auch einige, die über Livestream zuschauen, du wohnst noch bei einer Grabstätte. Was heißt es? Du hältst an etwas fest, was in der Vergangenheit war. Du hältst an einer Verletzung fest, die in der Vergangenheit war. Du hältst vielleicht an einem Schmerz fest, der in der Vergangenheit war. Du hältst vielleicht an einem Trauma noch fest, das in der Vergangenheit war. Oder generell, du schaust einfach zurück. Vielleicht hältst du auch fest an etwas, was gut war in der Vergangenheit. Und du bist immer wieder in deiner Seele dahin, da drin. Und du sagst immer wieder, oh, es wäre schön, wenn es wieder so wäre. Oder wenn wieder das wäre, wieder das wäre. Und du schaust nach hinten. Du bist bewusst oder unbewusst, du bist ausgerichtet einfach auf etwas, was nicht jetzt ist, sondern was vergangen ist. Und weißt du, dieser Bibeltext macht uns deutlich, Leben in der Vergangenheit lädt Dämonen ein in dein Leben. Leben bei den Gräbern lädt Dämonen ein in dein Leben. Also Paulus hat nicht umsonst gesagt in Philipper 3, ich vergesse, was hinter mir ist. Und ich halte Ausschau nach dem, was vor mir ist. Und ich jage hin nach vorne zu dem Kampfpreis Gottes, der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Er hat es nicht einfach nur so gesagt, okay, ich bin halt der Paulus und deswegen bin ich halt einfach einer, der vorwärts geht. Sondern ich glaube, Paulus wusste ganz tief in seinem Inneren, und das wird an anderen Bibelstellen auch deutlich, er wusste, nur wenn ich vorwärts schaue, bin ich frei. Nur wenn ich vorwärts schaue, lebe ich in der Herrlichkeit Gottes. Nach hinten schauen ist Tod, nach vorne schauen ist Leben. Amen. Nach hinten schauen öffne die Tür für Dämonen bis hin im Extrem. Ja, ich sage jetzt nicht, dass du der besessene Gerasener bist, aber im Extrem, du sammelst Dämonen auf, wenn du in der Vergangenheit lebst. Paulus wusste das. Und deswegen hat er sich entschieden, ich schaue nicht nach hinten, sondern ich schaue nach vorne und ich jage auf das Ziel zu, vor mir. Ich lebe nach vorne. Meine Vergangenheit ist bereinigt. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Ja, wenn du um Vergebung gebeten hast, dann ist vergeben. Wenn jemand anders sich um Vergebung gebeten hat, dann ist das vergeben und erledigt. Wenn in der Vergangenheit ein Schmerz war und du hast das Blut Jesu dafür genommen oder ein Trauma und du hast die Kraft Gottes dafür genommen, weißt du, das eine ist, die Kraft Gottes dafür zu nehmen und das andere ist, loszulassen, die Entscheidung zu treffen, bewusst loszulassen. Und das kann dir niemand abnehmen. Aber ich sage dir, triff diese Entscheidung und die Herrlichkeit Gottes setzt dich frei in deinem Leben. Triff diese Entscheidung nicht. Du lebst in der Vergangenheit, du bist noch belastet von dem, was gestern war, und du lädst Dämonen ein in dein Leben. Und deswegen ist es so wichtig, weißt du, jeder, und der Heilige Geist wird dir gerade Dinge zeigen. Nicht, das ist jetzt nicht bei jedem hier, aber bei einigen, weil sonst hätte er mir dieses Wort nicht gesagt, weil wie gesagt, ich habe mir den Bibelvers überhaupt nicht ausgesucht, sondern er hat gesagt, Markus 5, Vers 3, und da steht's. Ja, er wohnte bei den Gräbern, ich habe mal darüber gepredigt, wohnen bei den Gräbern setzt dämonische Kräfte frei. Halleluja. Paulus hat gesagt in 2. Korinther 6, Vers 2, siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Nur im Jetzt mit Gott und im Blick nach vorne ist die Herrlichkeit Gottes und somit Leben in Freiheit für dich. Und deswegen, wenn du heute Abend hier bist, live vor Ort oder über Livestream zuschaust und da ist etwas, an was du noch festhältst, weißt du, red dich auch nicht raus mit so Worten wie, ja, das braucht halt Zeit. Ich sag dir, wie lange willst du dem Zeit geben? Deine Entscheidung. Wie lange willst du in der Vergangenheit leben? Wie lange willst du warten, bis du loslässt? Wie lange willst du warten, bis du die Entscheidung triffst, die Paulus für sein Leben getroffen hat? Dass du sagst, hey, ich vergesse, was hinter mir ist. Amen. Das heißt, wo du heute Abend einfach in deinem Herzen erkennst und spürst, ja, da war was, was ich noch nicht losgelassen habe. Das ist keine Verdammnis, verstehst du? Das kann manchmal passieren. Manchmal passiert es unbewusst. Man ist einfach noch verstrickt in dem Alten. Das ist kein böser Wille unbedingt. Aber es braucht diese Entschiedenheit, zu sagen, nein, ich trete da raus. Ich lasse dieses Trauma hinter mir. Ich lasse diesen Schmerz hinter mir. Ich lasse auch die Vergangenheit, auch die gut war, hinter mir. Und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Und ich lebe im Jetzt für Jesus. Wenn du erkennst, okay, ich muss da eine Entscheidung treffen, ich muss etwas loslassen, um wirklich im Jetzt Gottes Platz zu nehmen, dann möchte ich dir einfach jetzt die Gelegenheit geben, das zu tun. Und dann werde ich für dich beten. Und ich glaube, dass die Kraft Gottes sich ganz neu in deinem Leben freisetzen wird und dass die Herrlichkeit des Herrn ganz neu über dich kommen wird und dass du Dinge heute hier hinter dir lässt, ein für alle Mal, und dass sie in deinem Leben keine Macht mehr haben. Und somit das Anrecht für die Mächte der Finsternis geschlossen ist. Halleluja. Preist den Herrn. Okay, wer ist hier live vor, der sagt, jawohl, ich möchte etwas hinter mir lassen. Ich möchte diese Entscheidung treffen an einem bestimmten Punkt. Am besten kommt einfach schnell hier, versammelt euch so ein bisschen hier vorne. Weil wir wollen einfach zusammen beten. Ich möchte euch einfach in ein Gebet auch reinleiten. Halleluja, dann wollen wir zusammen beten, die Kraft Gottes freisetzen. Einfach jeder, der es betrifft, komm einfach nach vorne. Halleluja, danke Vater. Danke, Vater, ja, danke, Vater. Halleluja, danke. Jetzt, wenn du über Livestream zuschaust und es spricht dich auch an, es läuft auch genauso jetzt über Livestream. Die Kraft Gottes wirkt auch genauso über Livestream jetzt an dir. Halleluja, weil da ist Power in unserer Entscheidung. Weißt du, du entscheidest, was du in der unsichtbaren Welt über und in deinem Leben duldest und was nicht, wo du unterwegs bist, an welchem Punkt du unterwegs bist in deinem Leben. Halleluja. Und das heißt nicht, dass du, ich mache nicht runter, dass du vielleicht in der Vergangenheit, dass du vielleicht schlimme Dinge erlebst, vielleicht heftige Dinge, wie auch immer. Das ist, heißt nicht, dass wir das kleinreden wollen, aber es gibt nur einen Weg in die Freiheit. Und das ist, es hinter dir zu lassen. Halleluja. Sprich mir einfach folgendes Gebet nach und auch du über Livestream, sprich mir es einfach nach. Vater, in dem Namen Jesus, gebe ich dir jetzt, was hinter mir liegt. Ich gebe dir das Gute, was hinter mir liegt. Und ich entscheide mich, es loszulassen, im Vertrauen, dass du etwas Besseres für mich hast. Noch Besseres, das vor mir liegt. Und darauf gehe ich zu. Vergib mir, wo ich sentimental war, seelisch, einfach auf die Vergangenheit fixiert. Vergib mir. Reinige mich jetzt durch dein Blut. Ich entscheide mich, nach vorne zu schauen und im Jetzt zu leben. Halleluja. Und Vater, in dem Namen Jesus bitte ich dich auch um Vergebung, wo ich festgehalten habe am Schmerz der Vergangenheit, am Trauma der Vergangenheit, an den Verletzungen der Vergangenheit. Heute Abend hier entscheide ich mich, loszulassen. Ich entscheide mich, jedem zu vergeben, der mich verletzt hat. Ich entscheide mich, dein Blut in Anspruch zu nehmen, dass es mich heute Abend wäscht von diesem Trauma, wäscht von diesem Schmerz. Ich nehme deine Dynamiskraft Gottes in Anspruch, Jesus, dass es jetzt diese Wunde in Auferstehungsherrlichkeit verwandelt. Und dass jetzt ein für alle Mal jedes Trauma, jeder Schmerz hinter mir liegt. Ich entscheide mich, dir zu glauben. Du hast gesagt, am Kreuz, es ist vollbracht. Ich glaube dir. Ich glaube nicht meinen Gefühlen. Ich glaube nicht meinen Gedanken, sondern ich glaube dem, was du gesagt hast, Jesus. Und in deinem Namen, Jesus, nehme ich jetzt deine Auferstehungsherrlichkeit, Gott, für mich in Empfang. Im Jetzt fülle mich neu mit deiner Kraft, voranzugehen, nach vorne zu schauen. Richte meinen Blick klar aus jetzt. In dem Namen Jesus, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Oh, es ist vollbracht. In Jesu Namen, Vater, segne du jeden Einzelnen hier heute Abend. In dem Namen Jesu Christi, Herr. Danke, Herr, dass durch deine Dynamiskraft gerade jetzt, Herr, diese Wunden der Vergangenheit gewaschen sind, bereinigt sind und geschlossen sind. Und Herr, wie ich es auch mal in der Vision gesehen habe, wie diese Wunden, unsere Wunden, sich verwandelt haben in Gold, in das Gold deiner Herrlichkeit, so danke ich dir, Herr, dass es gerade jetzt geschieht. In dem Namen Jesu Christi, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für diesen neuen Anfang, Herr. Danke, Herr, dass gerade jetzt, Herr, deine Dynamiskraft im Jetzt sich manifestiert in deiner Tochter. Und alles nach hinten nimmt. Ja, nach hinten schlägt. Ich sehe das wie so im Geist. Es schlägt es nach hinten. Sagt, vergangen ist vergangen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Neues ist geworden, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke für diesen Zeltpflock, der eingeschlagen ist. Jetzt in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Auch für jeden, der über Livestream zuschaut. Danke, Herr, für deine Kraft, die gerade jetzt fließt, Herr. Danke, Herr, dass du dieses Neue gerade jetzt in unseren Herzen beginnen lässt, Herr. Dass du es in Existenz bringst, Herr. Danke, Herr, dass du uns hilfst, unsere Gedanken klar auszurichten, Herr. Danke, dass du uns hilfst, unsere Gefühle, wo sie manchmal vielleicht noch was anderes sagen, mit dir ans Kreuz zu nehmen, Herr. Und dass du uns hilfst, Herr. Herr, deine Auferstehungsherrlichkeit in unser Leben hineinzuziehen, immer wieder neu, Herr, sodass wir im Jetzt vorangehen können, Herr. Halleluja, im Jetzt gehst du voran. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, das ist eine große Vision, die er für dich hat. Oh, weites Land, das er vor dir aufstellt. Weites Land. Oh, weites Land. Halleluja. Wann immer du mit Altem abschließt, dann öffnet sich vor dir eine Tür, Dinge zu sehen, die du vorher nicht gesehen hast. Plötzlich werden Dinge wahrnehmbar, plötzlich werden Dinge erkennbar, was er geplant hat. Oh, Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, du bist der Wunderwirker und du hast Großes vor mit uns. Auch ganz besonders spreche ich wirklich das jedem Einzelnen zu, auch heute Abend, der hier nach vorne gekommen ist oder auch über Livestream zuschaut. Spür das so wirklich, Gott möchte dir sagen, er ehrt deinen Hunger und er ehrt deine Aufrichtigkeit. Und er sagt, mit solchen wie dir habe ich Großes vor. Halleluja. Ich habe Großes vor. Oh, ich habe Großes vor. Oh, ich habe Großes vor. Oh, ich habe Großes vor mit dir. Oh, ich habe Großes vor mit dir. Mach dich bereit. Und schau nach vorn. Denn Schritt für Schritt kommt es hervor in dir. In dir zuerst. Und dann wird sichtbar, auch um dich herum. Und es kommt hervor, unaufhaltsam. Unaufhaltsam, sagt er, unaufhaltsam. Es ist unaufhaltsam. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Danke, Vater. Oh, wir preisen dich, Herr. Danke für jeden Glory Life Schüler. Also, wenn du jetzt dieser Aufruf nicht für dich war, aber es ist auf jeden Fall immer für uns, ganz bewusst unseren Blick zu richten, so wie Paulus gesagt hat, ganz bewusst, vielleicht triffst du ganz bewusst neu die Entscheidung, sagst, jawohl, ich richte meinen Blick auf das, was vor mir liegt. Halleluja. Ich richte meinen Blick auf die Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Ich bin nicht von denen, die zurückschauen, sondern ich bin von denen, die vorwärts gehen zur Gewinnung des Lebens. Halleluja. Danke, Jesus, dass du weites Land vor jeden einzelnen Glory Life Schüler gestellt hast, Herr. Danke, Herr, dass du jedem einzelnen Glory Life Schüler heute Abend zusprichst. Jeder Ort, auf den deine Füße treten, ich habe ihn dir gegeben. Halleluja. Deswegen tritt auf den nächsten Ort. Halleluja. Nach vorne. Er hat die Fußstapfen bereits vor dir bereitet, damit du nur noch in ihn wandeln brauchst. Halleluja. Geh voran. Gott ist mit dir. Halleluja. Er hat gesiegt. Amen. Es ist vollbracht. Der Weg ist frei. Oh, die Herrlichkeit Gottes vor dir. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Oh, wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Oh, Glory. Glory. Glory. Halleluja. Und ich spüre gerade noch so, dass Gott zu jemand sagt, ich weiß nicht, ob es jemand über Livestream oder hier vor Ort ist, aber ich spüre gerade so, bei jemandem, das ist so, du hast in der Vergangenheit, du hattest immer wieder so Phasen, wo du wie so zurückgegangen bist, auch in deinem geistlichen Berufung, so muss man sagen, in deiner Berufung irgendwie wie zurückgegangen bist, immer wieder so Phasen und dann bist du wieder irgendwie wieder ein bisschen vorwärts gegangen und dann ist wieder wie so zurückgegangen. Und Gott sagt dir heute Abend, dieses Vor und Zurück ist vorbei. Halleluja. Triff diese Entscheidung mit deinem ganzen Herzen, die wir gerade zusammen festgemacht haben. Und Gott sagt, von heute an wirst du laufen, du wirst laufen, du wirst rennen und nicht müde werden, du wirst laufen und nicht ermatten, du wirst diesen Weg laufen, du wirst in der Rennbahn laufen, so wie Paulus es gesagt hat. Du wirst nicht mehr einer sein wie in der Vergangenheit, laufen und dann wieder auf der Ersatzbank und laufen und wieder auf der Ersatzbank und wieder ein bisschen laufen und wieder auf der Ersatzbank, sondern du wirst laufen von heute an. Ich glaube wirklich, dass Gott zu jemandem ganz persönlich spricht. Von heute an, du wirst laufen und laufen und laufen, dein Leben wird ein Lauf sein. Halleluja. Und so wirst du den Preis erringen. In Jesu Namen. Halleluja. Ja. Amen. Sag mal zu jemandem in deiner Nähe, du wirst laufen. Du wirst laufen. Du wirst laufen und du wirst laufen und du wirst laufen. Halleluja. Und du bist nicht zu stoppen. Du gehst voran, nie mehr zurück. Halleluja. Preis den Herrn. Und jetzt geht's weiter mit unserer ersten Stunde, in der wir von unserer wunderbaren Pastorin gelehrt werden, was es heißt, den alten Bund hinter sich zu lassen und den neuen Bund zu ergreifen. Amen. Seid ihr bereit für neuen Bund? Halleluja. Okay, los geht's. Seid ihr erfrischt? Oh, was für eine Erfrischung, ne? Puh, das ist doch wie im Pool hier. Jemand hatte einen Traum, dass es hier ein Pool ist. Und genau so ist es. Ein Pool. Halleluja. Warmbadetag ist heute. Das ist schon mal gut, ne? Wellness. Aber das ist wichtig, wir müssen diese Zeiten, wo Gott seinen Geist ausgießt und wo Gott wirkt an unseren Herzen, wirklich genießen und auskosten. Das ist echt wichtig, nicht schnell wieder weg, sondern uns da reingeben lassen, ja, reinfallen lassen einfach, reingeben, reinfallen lassen, weil Gott tut viel, was über unseren Verstand rausgeht in diesen Zeiten. Halleluja. Genau, und jetzt wollen wir uns weiter damit beschäftigen, also mit den Unterschieden vom alten und neuen Bund und was es vom alten Bund in den neuen geschafft hat und was es nicht geschafft hat. Halleluja, das ist so spannend. Ich finde es wirklich, man kriegt da so viel Offenbarung über Gott und wie Gott mit seinem Volk und wie Gott mit uns und umgeht und überhaupt über das Wesen Gottes. Ich finde es super spannend. Genau, Jesus hat uns ja einen besseren Bund gegeben als den alten Bund des Gesetzes. Er hat uns einen besseren Bund mit besseren Verheißungen gegeben, Hebräer 8,6, worüber wir jeden Tag nur jubeln dürfen und können. Das Zeichen des neuen Bundes. Was ist das Zeichen des neuen Bundes? Das Abendmahl. Amen. Jedes Mal feiern wir sein Blut im neuen Bund und es ist Zeichen des neuen Bundes. Und ich gehe noch mal so ein paar Sachen durch oder schneide sie an. Wir hatten die Opfer im alten Bund, ständige Tieropfer, Brandopfer, Speisopfer, Trankopfer, Feueropfer. Ständig mussten Gott Opfer gebracht werden, weil man ständig wieder unrein geworden ist. Und sich natürlich was zu Schulden kommen lassen, dann musste man wieder zum Priester wieder eine Taube hinbringen oder einen Stier oder was auch immer man hinbringen musste. Es gab viele, viele Opfer. Und im neuen Bund haben wir keine Tieropfer mehr. Bist du froh? Keine Schafe, Ziegen, Hamster und Katzen und Hunde. Oh nein. Nein, die gibt es nicht mehr, preis den Herrn, sondern das perfekte Opfer ist Jesus. Er ist das perfekte Opfer gewesen, der sich für uns hingegeben hat, der sich für uns hat schlachten lassen, der sein Blut völlig vergossen hat, um dieses Opfer zu bringen, damit es diese Opfer alle nicht mehr gibt. Und das einzige Opfer, was würdest du sagen, ist das einzige Opfer, was wir jetzt zu geben haben? Unser Leben. Weißt du, es ist ganz einfach. Es ist einfach unser Leben. Und es muss uns jetzt nicht traurig machen. Oh, Opfer mein Leben. Mensch, hätte ich das noch gut irgendwie führen können, irgendwie ohne dieses Opfer hinzugeben. Aber ich sage dir, dass unser Leben dem Herrn hinzugeben, ist das größte Glück, was es gibt. Dass er in uns eingezogen ist, das größte Glück. Es ist Freude, unser Leben hinzugeben. Es ist nicht Trauer, oh, da geht es dahin, das alte Leben. Wie schön war es früher, als ich noch machen konnte, was ich wollte. Lüge, wo wäre das Leben hingegangen? Also wenn ich denke, was ich früher gemacht habe, wo ich heute war, ich wüsste es nicht. Also genau, also danke Herr für Rettung. Wir wären alle an einem Ort, glaube ich, wo wir nicht sein wollen. Halleluja. Und das ist so gut, dass wir das wissen, dass dieses Opfer und diese Hingabe, die wir jeden Tag wieder vollziehen, dass wir unser Leben ihm hingeben, unseren Willen ihm unterordnen, dass es Freude ist. Das Freude ist, weil er ist der uns so unendlich liebende Gott, wie uns niemand liebt. Also hat er das Beste für uns. Also brauchen wir nicht Angst haben, boah, ich wüsste es vielleicht doch ein bisschen besser als er. Weil ich kenne mich ja gut, ne? Aber ich sage dir, Gott kennt dich besser und er weiß, was das Beste für dich ist. Er weiß, Gott sei Dank, was das Beste für uns ist. Und es ist so gut. Also wir geben ihm unser Leben hin. Wir bringen hier Römer 12,1. Bringt eure Körper oder Leiber da als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist Gott wohlgefällig. So Gott wohlgefällig, wenn du dein Leben ihm hingibst, wenn du dein Leben in diesen Herrlichkeitsstrom seiner Liebe hingibst. Oh, an ihn einfach und dieses Leben als Braut führst. Weißt, wir sind ja die Braut. Oh, ist die Braut traurig, dass sie heiratet? Normalerweise nicht, ja. Sie freut sich. Sie freut sich. Ein Brautleben ist das schönste Leben, ja. Also genieße dein Brautleben. Sag mal zu deinem Nachbarn, genieße dein Brautleben. Geh nicht daran vorbei. So, hab die beste Zeit dabei, eine Braut zu sein. Und zubereitet zu werden, den Bräutigam zu heiraten. Halleluja. Genau, wir haben gesehen, dass wir den Heiligen Geist nicht ständig neu einladen müssen, sondern dass der Heilige Geist da ist, dass wir uns natürlich bewusst machen müssen und ihm danken müssen. Oh, danke, dass du da bist. Aber wir müssen nicht ihn von weit her herbeten. Komm doch, oh bitte, bitte, bitte, bitte komm. Er ist da. Das ist ganz wichtig. Er ist da. Er ist da im neuen Bund. Er ist da. Er ist ausgegossen worden. Er wird natürlich immer wieder neu ausgegossen. Aber er ist da. Er ist in dir. Er bewegt sich in dir, überall um dich rum, in unserem Land. Ein neuer, frischer Wind des Geistes weht. Hast du schon mitbekommen? Halleluja. Wir haben über den Zehnten gesprochen, dass er nicht ein Ding des alten Bundes ist, sondern schon viel bei Abraham schon eingeführt wurde. Und dass wir und dass Jesus ihn bestätigt hat, er hat ihn bestätigt. Und da wir unser Leben hingegeben haben, haben wir auch jetzt nicht mehr Angst, oh Hilfe, diese 10%, oh, wo ihm doch alles gehört, ja. Halleluja. Wir sind frei, oder? Das ist so gut. Das ist auch eine Freiheit, wenn wir finanziell frei sind und im Finanzsystem des Himmels angekommen sind. Das ist nämlich unsere größte Sicherheit auch. Wenn das Finanzsystem dieser Welt zusammenkracht, dann sind wir im Finanzsystem des Himmels immer da. Und das geht nicht zu Ende, dieses Finanzsystem, sondern wir werden immer versorgt sein. Halleluja. Und dann hatten wir uns über Heilung Heilung angeschaut. Und was sagte Gott über Heilung im Alten Bund? Wollte Gott heilen? War er der Heiler im Alten Bund? Ja, das war er. Das war er. Wir sehen es beim Auszug aus Ägypten. Da hat er das ganze Volk, Millionen von Leuten geheilt. Es hieß, kein Gebrechlicher war unter ihren Stämmen. Sie sind alle top gesund, ja, nach Jahrhunderten der Knechtschaft, ohne Rückenschmerzen, Gelenkprobleme und sonstige Sachen aus Ägypten ausgezogen. Das ist stark. Gott hat sie alle geheilt. Und ich liebe ganz besonders diese ganz tolle Geschichte. Auch das war auch so eine Massenheilung, die Gott ihnen geschenkt hat. Aufgrund von Buße, das Volk hatte wieder gemurrt gegen Mose und gegen Gott. Und dann kam eine Plage durch dieses Murren und viele, viele Tausende sind gestorben. Und dann haben sie Buße getan und sind zu Gott, sind zu Mose gekommen und sagt, du beschwichtige doch den Herrn, damit niemand mehr stirbt von uns. Und dann sagt Gott zu Mose, baue eine bronzene Schlange, stell sie auf so einen Stab und jeder, der diese Schlange ansieht, wird geheilt werden. Was natürlich ein Vorschatten ist vom Kreuz. Jeder, der das Kreuz anschaut, Jesus am Kreuz, wird geheilt. Halleluja, ich liebe diese Geschichte, das ist powerful, ja. Also wenn du siehst, auch im Alten Bund, diese Vorschatten, einfach immer wieder, wo der neue Bund vorgeschattet ist im Alten Bund schon. Ja, und Heilung kam normalerweise im Alten Bund von außen. Ja. Es kam nicht von innen, die Menschen wurden nicht von innen geheilt, weil Gott noch nicht in ihnen war, sondern von außen, durch Öl, durch Priester, durch Rituale, durch Opfer, die gebracht wurden, baden in Wasser, 7-mal untertauchen und schon bist du gesund. Feigenkuchen, Hans bei Hiskia. Und ja, diese innere Veränderung gab es noch nicht, weil sie noch nicht von Neuem geboren waren. Ihr Geist war noch nicht wiedergeboren. Sie hatten noch ein Herz aus Stein. Und wir haben ein neues Herz bekommen. Du hast kein Herz mehr aus Stein, sondern ein Herz der Liebe. Bist du froh, dass du ein Herz der Liebe hast? Da ist kein Stein mehr drin, sondern ein Herz der Liebe. Und Heilung kommt jetzt durch das vollbrachte Werk Jesu. Er hat Heilung für jegliche Krankheit und für jegliches Gebrechen, sei es seelischer Art oder sei es körperlicher Art, am Kreuz von Golgatha für uns erwirkt. Halleluja. Und er liebt es zu heilen. Er hat es ja gemacht. Ja. Er hat ja alles hingegeben. Er hat seinen Körper schlachten lassen. Er hat sich schlagen lassen auf so grausame Art, dass er da schon hätte sterben können. Und es heißt ja, durch seine Striemen sind wir geheilt, wie immer wieder beim Abendmahl. Nehmen wir diese Wahrheit an und nimm es immer wieder, auch bei chronischen Sachen, nimm es, die Heilung gehört uns. Heilung gehört uns. Das ist wichtig. Wir müssen das, manchmal musst du da hinstehen und hinstehen und hinstehen und hinstehen, bis es sich wirklich manifestiert. Und Gott sagt dir heute Abend wirklich, steh hin, steh hin, steh hin, lass nicht locker. Lass nicht locker, Heilung gehört uns durch das vollbrachte Werk Jesu. Wir haben ein Recht als Söhne Gottes auf Heilung. Weil wir immer alles richtig gemacht haben, damit wir Heilung verdient hätten? Nein. Warum haben wir ein Recht auf Heilung? Weil Jesus alles richtig gemacht hat. Er hat den Preis bezahlt. Also alle Ehre für jede Heilung bekommt immer er. Können nie sagen, ja, oder auch, weil ich so viel das Wort bekannt habe. Das ist wichtig, absolut. Und ohne unser Zutun geht es normalerweise nicht. Also es sei denn wirklich durch eine starke Heilungsgabe wird die Heilung zugesprochen. Aber sonst möchte Gott schon, dass wir mit ihm mitarbeiten und sein Wort aussprechen, sein Wort bekennen über uns, nicht ständig Krankheit bewegen, bekennen und so weiter, sondern wirklich Heilung. Aber es gehört uns, ja, sie gehört uns. Halleluja. In dem Moment, in dem wir dafür danken, ist es unser. Und es gilt daran festzuhalten und sagen, ja, das gehört mir und ich weiche nicht davon. Und es kommt, du kannst sagen, es kommt von innen nach außen. Ja, innerlich werden wir geheilt dadurch, dass Jesus in uns lebt. Und diese Heilung setzt sich auch nach außen hin dann frei. Also ja, von seelischen Sachen und auch von körperlichen Sachen. Genau, wie war es im alten Bund? Wer hatte direkten Zugang zur Heilung und konnte in Autorität für Heilung beten? Das waren ganz wenige. Das waren die Propheten. Ja, Mose hat für Miriam gebetet immer wieder und sie wurde geheilt und andere auch. Oder Elia, Elisa, diese mächtigen, wirklich starken Propheten, also Hammer, ja. Die sind, finde ich, auch noch teilweise ein Vorbild für uns, ja. Aber denk immer dran, es war der alte Bund, also wir haben mehr bekommen als sie. Aber sie haben stark wirklich in Heilung auch gewirkt. Ja, Elisa nochmal doppelt, ja, der wollte die doppelte Salbung haben von Elia. Und du kannst es sehen, er hat doppelt so viele Wunder vollbracht und getan wie Elia. Und der Einzelne hatte noch keinen Zugang. Ja, zum Beispiel diese Witwe von Zarpat, die Elia geheilt hat oder deren Sohn er geheilt hat, die hat nicht für ihren, wir hören nicht, der hat jetzt selber für ihren Sohn gebetet, hat sich auf ihn draufgeschmissen, sei geheilt. Hat sie nicht gemacht. Konnte sie nicht. Ging nicht. Das waren nur diese paar Leute, die in Heilung wirken konnten, aber der Einzelne konnte nichts machen, er war sie verdammt. Wenn er keinen Propheten zur Stelle hatte, dann war es aus. Also bist du dankbar für den neuen Bund wieder. Ja. Wir werden immer dankbarer. Halleluja. Bei uns ist Jesus der Zugang. Jesus ist der Zugang zur Heilung. Wir brauchen auch keinen Mittler mehr, wie damals, jetzt einen Propheten und so weiter, obwohl wir natürlich für uns beten lassen von mächtigen Söhnen und Töchtern Gottes, Männern und Frauen Gottes, die in spezieller Weise auch Heilungssalbung in sich tragen. Und das heißt ja, wenn einer schlägt 1000, zwei 10.000, also wenn wir uns eins machen, verbinden auch zu zweit, dann fließt nochmal, wow, hammermäßig Heilung. Deshalb machen wir das. Genau, hammermäßig. Und wir haben den Auftrag, die Kranken zu heilen. Hier heißt es Markus 16, 18. Und sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Ist es für ein paar spezielle Leute gedacht? Nein, das ist für jeden. Wir haben alle Zugang zur Heilung. Alle haben diese Heilungskraft per Geburt, auch nicht nur ein paar, die jetzt eine besondere Heilungsgabe haben, sondern jeder hat ein Maß der Heilungskraft Gottes empfangen und kann für die Kranken beten. Durch Gebet so, durch Handauflegung. Und er lasst es uns immer mehr erwarten. Lass es wirklich. Lass dein Glauben nie sinken, wenn auch mal bei einem das nicht geklappt hat. Ja, sagen die, oh, bei mir klappt es nicht oder so. Oder ich habe nicht so die Salbung dafür. Nein, stürz dich auf die nächsten Hunderte, Tausende. John Wimber, ja, ein super Beispiel, mächtiger Mann der Heilung in den 80er, 90er Jahren. Der hat für 1000 Leute gebetet. Und die wurden alle nicht geheilt und die starben alle. 1000. Nicht alle gestorben, aber sie wurden jedenfalls nicht geheilt. Und ein paar starben auch. Irgendwie starben sie. Na, jedenfalls beim 1001. fing powerful Heilung an. Und dann da hat er einen riesen Heilungsdienst. Also wenn das in deinem Herzen auch brennt, ja, lass dich nicht stoppen, sondern nimm das in Anspruch. Sag, Herr, wo zeig mir die Kranken? Ich möchte für sie beten und Halleluja. Oder gerade auch, wenn der Feind dich angreift mit Krankheit, denk nicht, oh, jetzt kann ich überhaupt nicht mehr für jemanden beten, sondern dreh den Spieß um und sag, so, und jetzt dreh ich den Spieß um und jetzt bete ich umso mehr für andere, die krank sind. Halleluja. Genau. Amen. Also Heilung war im Alten Bund kein Gnadengeschenk, sondern es war immer an Gehorsam gebunden. Wenn das Volk gehorsam war, dann hat es das Recht, geheilt zu sein. Und wenn es ungehorsam war, dann war es verflucht. No chance. In der 2. Mose 15, wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seine Geboten gehorchst und alle seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Aber die Bedingung war hundertprozentiger Gehorsam. Wie ist es bei uns denn mit Gehorsam? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht? Ja, im Alten Bund waren sie verflucht, wenn sie nicht gehorsam waren. Wie ist es mit uns? Ist es gut, wenn wir gehorsam sind? bringt es was? Ist nicht zum Nachteil. Wichtig ist die Motivation. Gott will gehorsam, 100%, im Alten Bund als auch im Neuen Bund. Nur die Motivation war im Alten Bund Angst vor Strafe. Wenn ich nicht gehorsam bin, dann trifft mich der Blitz Gottes, ich fall tot um, alle sind ungesegnet. Was ist denn unsere Motivation? Deine Motivation, Gott gehorsam zu sein? Yes, Amen. Habt ihr es gehört im Livestream? Liebe. Genau, wir sind aus Liebe gehorsam. Das ist so anders. Das ist absoluter Gamechanger, ja, 100%. Aus Liebe sind wir gehorsam, weil Jesus gehorsam war. Er war seinem Vater gehorsam und hat sich schlachten lassen für uns, hat diesen furchtbaren Preis bezahlt für uns. Und deshalb antworten wir mit unserem Gehorsam, aus Liebe zu ihm, weil er so gut ist und weil wir ihn so sehr lieben. Und dann können wir auch gar nicht anders, ja. Halleluja. Das ist so wunderbar. Ne, Jesaja 53,5, durch seine Striemen ist uns heil geworden. Und das Wunderbare, was wir bei Jesus sehen, ja, er heilte alle, er heilte jeden. Es kam keiner zu ihm und er hat gesagt, nee, du musst erst noch mal ein paar Wochen was lernen. Du solltest, genau. Er sagte, ja, natürlich, ich will, sei geheilt, ich will. Gott sagt heute, ich will, Gott will. Gott will, er hat schon, nimm es. Halleluja. Bei uns können noch die Ältesten der Gemeinde in Jakobus 5,14 zu den Kranken kommen, sie mit Öl salben, das Glaubensgebet sprechen und die Kranken werden geheilt werden. Und wenn sie Sünden getan haben, wird ihnen vergeben werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst auch selber, indem du einfach über dem Wort meditierst, einfach das Wort isst, Tag und Nacht isst, meditierst, sprichst, laut schreist im Wald, im Auto, ja, wo du es kannst. Dein Körper hört es, deine Seele hört es. Das ist die Wahrheit. Und es passiert und Heilung kommt. Und Heilung kommt. Heilung kommt. Heilung kommt. Sag's mal, Heilung kommt. Heilung kommt. Heilung kommt. Heilung kommt. Heilung kommt. Er hat keinen Gefallen, wenn seine Söhne und seine Töchter krank sind. Das ist so wichtig. Manchmal, wenn du krank bist oder vielleicht länger auch mit irgendwelchen Sachen zu tun hast, kannst du den Eindruck bekommen, boah, will Gott es wirklich? Aber ich sage dir, Gott will es. Er hat sich verbürgt in seinem Wort, dass er es möchte. Dass er es möchte und dass du nicht ein besonders schwerer Fall bist, sondern er will es. Er will dich gesund sehen, fit sehen, jung, dynamisch, fit, aktiv. Das ist sein Wille für dich, für uns alle, egal ob du 20 bist, 40 bist, 60, 80 oder 100. Er möchte das. Und einer der größten Schlüssel, oder wenn es nicht der Schlüssel ist, ist wirklich, dass wir es lernen, um in dauerhafter Gesundheit zu leben, in ihm, in Christus zu bleiben. In Christus zu bleiben. Aber in ihm zu sein, dieses Leben, uns nicht aus ihm rausbringen zu lassen. Durch alle möglichen Sachen, die einen natürlich rausbringen wollen. Ja, von der anderen Seite. Es gibt den Feind, natürlich gibt es den. Als wir sagen, nein, ja, ich bleibe in dir. Es ist ganz egal, es interessiert mich nicht. Sondern ich bleibe in dir. Ich bin hier wirklich, um diese Braut zu sein. Diese Kriegsbraut, Halleluja, die kämpft, die Autorität hat Und als die bin ich hier. Und ich bleib in dir, ich bleib in dir, ich bleib im Weinstock. Ich lasse mich nicht rausreißen, sondern ich bleib. Ich lasse auch zu, wenn mal ein paar Ästchen abgeschnitten werden. Die müssen immer mal, ne, diese dürren Dinger da, die wollen wir gar nicht haben. Dann lass zu, dass sie abgeschnitten werden. Traure ihnen nicht nach, sondern sag, ja, ab damit. Halleluja. Meditiere über den Bibelstellen, ja. Sprüche 17, und die gelten im Alten Bund wie im Neuen Bund, oder Altes Testament wie Neues Testament. Sprüche 17, 22. Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung. Aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Das wollen wir nicht. Lasst keinen niedergeschlagenen Geist zu. Er ist schlecht für die Gesundheit. Und Psalm 147, 3. Er heilt, die ein zerbrochenes Herz haben, und er verbindet ihre Wunden. Er heilt, wo dein Herz noch irgendwie zerbrochen ist. Du vergibst, du lässt los, auch wie wir es heute Abend gemacht haben. Das war Heilung auch für die Herzen. Das war innere Heilung, ganz stark. Genau, und ergreif immer diese Gelegenheiten und sei ehrlich vor dem Herrn und komm vor ihm zur Ruhe. Und er schenkt Heilung. Psalm 127, er sandte sein Wort und heilte sie und er rettete sie, sodass sie nicht starben. Halt daran fest, wenn du irgendeine Diagnose bekommen hast, die tödlich ist, ja, dann denk nicht, ja, so ist es jetzt, sondern Halleluja, er sättigt uns, Psalm 91, mit langem Leben. Langes Leben, möchtest du ein langes Leben haben? Langes Leben, ja? Wir sind hier für langes Leben, es sei denn, Jesus kommt früher, aber dann hat sich die Sache erledigt. Wir beten sie immer. Ich denke immer, je öfter wir das beten mit der Entrückung hier am Ende, umso schneller kommt sie. Genau. Wie sah jetzt die Führung und die Leitung im Alten Bund aus? Wie hat Gott sein Volk geführt im Alten Bund? Wie war das? Er hat sie geführt durch äußere Zeichen. Durch innere Zeichen ging nicht, weil er noch nicht in ihnen lebte, aber durch äußere Zeichen hat er sie geführt, durch Fliese, die sie auslegten. Wenn das passiert, dann, wenn ich das mache, dann passiert das. Durch Träume auch. Und durch das Kommen des Heiligen Geistes punktuell auf manche, ja, zum Beispiel Richter 6, 34, da kam der Geist des Herrn auf Gideon und machte ihn zu einem mächtigen Mann Gottes, er, der so ängstlich und furchtsam vorher war. Oder er hat zu ihnen durch die Wolken und die Feuersäule gesprochen. Tagsüber war die Wolkensäule da, nachts die Feuersäule. So hat er sie geführt. Durch die Herrlichkeit am Sinai, durch Zeichen, Wunder, durch das Gesetz natürlich. Und das war gut. So wussten sie, okay, das sollten wir machen, das sollten wir lassen. Sehr wichtig. Es gibt noch, ist auch interessant, Los- und Orakelsteine, Urim und Tummim. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Urim und Tummim in 2. Mose 28, 30. Der hohe Priester, der trug ja so 12 Steine. Und man nimmt an, es ist nicht ganz klar, die Bibel schreibt es nicht hundertprozentig, aber dass er diese Steine, irgendwie, die hier an seiner Brust hier trug, irgendwie befragt hat, ja oder nein, den oder den Stein, oder dass die leuchteten vielleicht bei einem Ja oder bei Nein. David ist ja auch zum hohen Priester gegangen, sagt, soll ich in den Kampf ziehen oder nicht? Und hat ein Ja oder Nein bekommen. Also wir denken, puh, das ist ja irgendwie ein bisschen gruselig irgendwie. Also hat man vielleicht als Kind so gemacht teilweise. Es war noch nicht die innere Führung. Wir im neuen Bund, wie werden wir geführt? Durch Fliese, die wir auslegen, wenn morgen das Wetter schön wird, dann ist der erste Mann, der in meinen Garten tritt, mein Mann. Können wir ja so sagen, ne? Wenn ein grünes Männchen vor der Tür steht, heißt es, ich soll am nächsten Sonntag zum Gottesdienst gehen. Nein, du brauchst kein extra Reden zum Gottesdienst. Hebräer 10, 25, verlasse die Versammlung nicht. Brauchen wir nicht extra. Also so werden wir nicht geführt durch grüne Männchen, gelbe Männchen oder irgendetwas, sondern wir werden durch den Heiligen Geist in uns. Gott sei geführt, Gott sei Dank haben wir den Heiligen Geist. Und es ist eine ganz andere Führung. Das ist dieser tiefe innere Friede, den du bekommst. Ja? Es ist dieses innere Wissen, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, das ist richtig. Ja, auch beim Ehepartner, ja, du weißt, das ist richtig. Es ist ein Fließ, würde ich dir wirklich davon abraten. Du musst es viel tiefer wissen. Wenn noch ein Fließ dazukommt, okay, ja, aber lass es niemals das Erste sein. Oder auch nur ein Traum. Ich glaube an Träume, absolut, aber nur ein Traum kann auch nicht deine Richtung für dein Leben weisen. Nicht nur ein Traum. Es muss diese innere Bestätigung deines Geistes, der ja gefüllt ist vom Heiligen Geist, muss es haben. Und es ist so powerful. Gott lebt ja in uns, ja. Daran merken wir es. Du weißt auch, oder wenn du beführt wirst, ja, das war jetzt nicht so gut, was du da gesagt hast zum Beispiel, das ist der Heilige Geist in uns. Er lebt ja in uns, da merken wir es, ne? Das ist wunderbar. Hier Kolosser 3,15. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen oder sei euer Schiedsrichter. Der Friede Gottes, nicht der Unfriede Gottes. Nee, du machst nicht etwas, boah, da hatte ich jetzt so einen Unfrieden, deshalb habe ich das und das gemacht. Nein, das ist nicht die Führung Gottes. Sondern wenn du Unfrieden hast, tu gar nichts. Sondern warte, bis der Friede Gottes sich einstellt. Bis dahin. Rühr dich nicht von der Stelle, sondern er führt nicht aus dem Unfrieden, sondern er führt aus dem Frieden heraus. Und dann wird es wieder gut. Er gibt dir diese innere Gewissheit, was richtig ist. Das heißt ja, der Friede, der höher ist in Philipper 4, 6 oder 7, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und wir können uns auf ihn verlassen. Er ist da und er führt uns. Jeden Tag. Wir brauchen nicht mehr diese Äußeren, wie gesagt, die können dazukommen, noch Bestätigung von außen, aber also wir hatten auch schon Leute, die sagten, boah, ja, das Zeichen und das Zeichen und das Zeichen und das Zeichen spricht dafür, dass das mein Mann ist. Aber wir fragen dann immer, was ist denn in deinem Herzen? Die Zeichen sind ja gut und schön, aber was ist denn bei dir? Was empfindest du? Das ist oder das ist der richtige Arbeitsplatz oder da sollte ich ihn umziehen oder so. Das ist hier drin passiert es bei uns, ja? Also warte nicht auf irgendeinen grünen Mann, ja, sondern grüne Anzug, sondern hier drin und sei nicht ungeduldig, ja? Das dauert manchmal, die Führung des Geistes dauert manchmal, bis du es wirklich sicher weißt. Und wir müssen auch nicht ungeduldig sein, sondern er führt und er gibt uns diesen Frieden. Und das ist so wunderbar, ja. Johannes 10, 27. Meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Und sie folgen mir und ich kenne sie und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Meine Schafe hören meine Stimme. Also hör auch auf, immer zu sagen, ich höre seine Stimme nicht, ich höre seine Stimme nicht. Dann bekräftigst du das, was aber Lüge ist. Du hörst seine Stimme. Du hörst sie viel besser, als du denkst. Gott spricht durch so viele Sachen auch wirklich zu uns. Und du hörst sie und du hörst sie auch in deinem Inneren. Du musst einfach das kultivieren, diese Gemeinschaft mit ihm kultivieren, mit ihm leben, ihm alles sagen. Einfach durch den Tag gehen mit ihm. Natürlich stille Zeit haben, aber nicht nur morgens 10 Minuten stille Zeit, dann Gott den ganzen Tag 24 Stunden guten Mann sein lassen und dann komme ich wieder zu meinen stillen 10 Minuten. Also besser als die 10 Minuten, ja, aber als nix. Aber lass es uns lernen, mit dem Herrn durch unsere Tage zu gehen, mit dem Herrn Visionen zu sehen, mit dem Herrn unsere Zukunft zu sehen, mit dem Herrn zu leben, mit dem Herrn unseren Job zu machen, mit dem Herrn alles zu machen. Und dann ist diese Beziehung, sag mal, ihn zu hören und ihn zu kennen und zu wissen, das ist der Herr und das ist nicht der Herr, das wird immer klarer. Durch die Gemeinschaft. Es gibt keine Abkürzung. Aber ich sage, es ist das Glücklichmachendste. Die Beziehung zum Herrn ist das, was uns wirklich glücklich macht. Und jeder kann es haben. Und das ist gar nicht schwer. Es ist einfach nur immer wieder eine Entscheidung. Ich gehe aus diesem Natürlichen und Schauen aufs Natürliche raus. Und ich habe immer diese Verbindung mit ihm. Und ich höre immer, Herr, was sagst du eigentlich dazu? Was sagst du zu dieser Sache? Okay, das hört sich jetzt schlimm an und so. Herr, du bist mein erster Anlaufpunkt. Nicht, boah, was kann ich jetzt hier im Natürlichen machen? Sondern, Herr, was sagst du dazu? Das ist die Beziehung, die er mit uns möchte und die, ja, die da ist. Und es gibt doch wir haben auch ein super Buch, Draußen leben in seiner Gegenwart. Und es gab den Bruder Lorenz im 17. Jahrhundert und der hat das praktiziert und später Frank Laubach. Und das waren so Vorreiter und die haben das praktiziert, dass sie einmal in der Minute an Jesus dachten. Und das ist natürlich wirklich Hammer, ja, also stark. Aber sie haben natürlich nicht angefangen, indem sie das hingekriegt haben, logisch. Aber sie haben einfach das eingeübt, an den Herrn zu denken und dabei immer mehr seine Gemeinschaft, die Gemeinschaft mit ihm zu pflegen und ihn immer besser kennenzulernen. Also wir können den Heiligen Geist bitten, wenn du es gerade möchtest, können wir ihn gerade bitten, dass er uns mehr, dass wir mehr wirklich in diese beständige Gegenwart, diese beständige Gemeinschaft mit ihm kommen. Herr, wir strecken uns wirklich aus. Ja, streck dich mal wirklich aus. Herr, wir strecken uns aus und wir danken dir, dass du uns diese innige Gemeinschaft mit dir, dieses Leben 24 Stunden lang mit dir anbietest und dass es möglich ist. Danke, dass wir nicht mehr im alten Bund leben, sondern im neuen Bund. Und du bietest uns das an und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns daran erinnerst, ja, immer öfter einfach ja, an dich zu denken, mit dir Gemeinschaft zu haben, mit dir alles zu besprechen, nicht in unseren Gedanken gefangen zu sein und menschliche Überlegungen zu haben, sondern mit dir einfach die ganze Zeit online zu sein. Und ich danke dir, Herr, dass du uns dieses Geschenk machst, Herr. Wir bitten dich um dieses Geschenk, Heiliger Geist, dass wir immer inniger mit dir verbunden sind, weil das ist das, was du uns das ist das größte Geschenk, was du uns machst als Menschen des neuen Bundes, dass wir diese Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Halleluja. Und wir nehmen das und wir danken dir. Ja, Halleluja, für dass wir immer mehr, jede Minute, Halleluja, an dich denken, mit dir verbunden sind, dich hören, deine Stimme hören. Danke, Herr. Danke, Herr, dass es nicht ein fernes Ziel ist, sondern dass wir da voll reingehen und dass du das uns gibst, jedem Einzelnen. Und dass unser Leben an Glück so sehr zunimmt, an innerem tiefem Glück, egal was außen drumherum ist, aber dass dieses innere Glück so stark ist, dass es alles Äußere überlagert. Herr, wir danken dir dafür und dass wir die wirklich glücklichsten und gefestigsten Menschen werden auf diesem Planeten. Halleluja, danke Jesus. Halleluja, danke Herr. Danke, Jesus. Ah, wir preisen dich. Danke. Das ist wunderbar. Jetzt habe ich noch einen großen Block von was anderem. Genau. Die Herrlichkeit habe ich noch, die Autorität. Dazu komme ich jetzt aber nicht mehr. Eins hatte ich noch. Wie ist es mit Sehnsucht? Wo hatte ich das hier? Wie ist es mit Sehnsucht? Es gibt noch viele Lieder, die sehr sehnsüchtig nach Gott sich ausstrecken. Und was ist es für uns im Neuen Bund? Laufen wir die ganze Zeit voller Sehnsucht rum? Oder wie ist es, wenn du nach jemandem Sehnsucht hast, dann ist er ja eigentlich nicht da, oder? So vom Empfinden. Dann ist er eigentlich weit weg. Also ich habe jetzt nicht Sehnsucht nach der Astrid, weil Astrid ist da. Ich muss keine Sehnsucht nach ihr haben, sie ist da. Wie ist es mit dem Herrn und dem Heiligen Geist? Ist er weit weg, sodass wir Sehnsucht nach ihm haben müssen? My Bonnie is over the ocean. My Bonnie is over the sea. Bring back my Bonnie to me. Nein. Der Herr ist hier. Der Herr ist hier. Der Herr ist in uns. Wir müssen uns nicht sehnsüchtig nach ihm sehnen. Wie gesagt, dass die Seele das mal so empfindet. Der Herr ist irgendwie weit weg. Boah, alles bricht um mich rum und so. Aber es ist die Lüge. Der Herr ist da. Der Herr ist da. Wir brauchen keine Sehnsucht nach ihm zu haben, weil er ist da. Wir sehen ihn nicht mit unseren Augen. Aber er ist in uns so real, als wenn wir ihn sehen könnten. Was hat Jesus zu Thomas gesagt? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Halleluja. Und die doch glauben, die wissen, der Herr ist da. Er hat mich nicht verlassen. Ich brauche mich nicht jeden Tag neu wieder zu sehen. Also das ist so wichtig, auch wenn wir die Psalmen lesen, ist es wichtig, die Psalmen wurden im Alten Bund geschrieben. Also es gibt Vorschatten von David, auf jeden Fall, auch in den Psalmen. Aber das ganz viel, oh Herr, du bist so weit weg, also vom ganzen Geist, der da drauf ist, ne? Und oh komm und so weiter. Was nicht heißt, dass wir das auch sagen mal, aber das Wichtige ist, der Herr ist da. Der Heilige Geist ist gekommen und er ist unter uns und er ist auf uns und er wirkt. Und Gott ist nicht weit weg. Er ist nicht hinter den Bergen bei den 7 Zwergen und muss angebettelt werden, dass er kommt. Nein, der ist da. Er ist in uns. Er ist in uns. Gott ist in uns. Er ist in uns. Er ist hier. Er ist hier. Gott ist hier. Er ist hier. Halleluja, dein Bräutigam ist hier. Unser Bräutigam ist hier. Er ist in uns eingezogen. Wir haben Gemeinschaft, die schönste Gemeinschaft mit ihm, die es gibt. Von Herz zu Herz, von Geist zu Geist. Halleluja. Und er liebt Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Nicht in der Seele. Das war im Alten Bund. Im Alten Bund konnte man nur in der Seele anbeten. Aber im Neuen Bund beten wir von Geist zu Geist an. Und Jesus ist da. Ab der ersten Sekunde, als wir heute gesungen haben, war der Herr da. Er musste nicht hergesungen werden. Er war da, er ist da. Jeder Gedanke, den du hast, und auch wenn du singst, ja, erwarte nicht, du musst 3 Stunden singen und dann kommt der Herr, hoffentlich. Sondern der Herr ist da. Der ist da. Er freut sich an deiner Gegenwart. Er freut sich an der Gemeinschaft mit dir. Wir beten ihn an die ganze Zeit. Wir leben, unser Leben ist eine Anbetung. Und wir leben die ganze Zeit in der anbetenden Haltung. Aber nicht in der Haltung, er ist weit weg, sondern in der Haltung, er ist da. Er ist hier. Im Geist, ja. Es ist, wenn wir es sehen könnten, ne, das ist ja nur ein hauchdünner Schleier zwischen dem Thronsaal und allem, was da ist, ist ja real. Es kommt darauf an, was ist unsere Realität? Ist unsere Realität das rein Irdische? Dann ist es weit weg. Aber ist unsere Realität der Himmel? Ich bin im Himmel zu Hause. Ich bin mit beiden Beinen auf der Erde. Aber wie Jesus bin ich die ganze Zeit mit dem Vater verbunden und bin mit meinem Geist im Himmel und mit allem anderen auf der Erde. Und bring den Himmel so auf die Erde. Halleluja. Oh, ist es nicht wunderbar, dass wir im neuen Bund leben und dass der Herr hier ist? Herr, wir lieben dich und wir danken dir. Wir danken dir für die beste und herrlichste Gemeinschaft, die wir mit dir haben dürfen. Halleluja, ich danke. Lass uns nochmal aufstehen. Genau. Danke, Vater, wirklich für die stärkste Gemeinschaft, Herr, dass du uns das eröffnet hast, dass der Vorhang zerrissen ist durch dein Opfer am Kreuz und dass wir jetzt in jeder Sekunde die herrlichste Gemeinschaft mit dir haben. Und du bist nicht weit weg, sondern du bist da. Du bist da bei uns. Du bist da in uns und du führst uns und leitest uns durch deinen Geist in uns, in unserem Inneren. Herr, wir danken dir so sehr, dass wir nicht ohne Führung und Leitung sind. Halleluja. Und dass wir so auch Leiter haben, das ist auch, ist jetzt nicht nur noch ich und der Heilige Geist. Danke auch, dass du uns Leiter gegeben hast, die uns auch weiterhelfen, in wichtigen Fragen jedenfalls. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen. Herr, es ist so ein Vorrecht. Danke, dass du gekommen bist und wirklich den neuen Bund uns geschenkt hast mit besseren Verheißungen. Halleluja. Und mit der herrlichen Gemeinschaft mit dir. 24 Stunden lang. Amen. Amen. Amen. Danke, Herr.